Durch diese Musik bin ich einfach sterblich. Durch diese Musik werde ich zum Heilende. Warum willst du mich stressen, du Penner? Sie ist endlich ein und deine Freundin. Sie glaubt, die ganze Welt dreht sich um sie herum und sie finanziert sich als Nutti ihr Studium. Du siehst das wie der Räuber Hotzenplotz. Und deine Mutter hat den Hort dir verschwiegen, dass sie durch deinen Anblick heimlich kotzt. Durch diese Musik bin ich einfach unsterblich, du Penner. Ich bin sowas für ein Heiländer. Durch diese Musik bin ich einfach unsterblich, du Penner. Du nennst mich arrogant und abgehoben, das weil ich nicht mit dir reden will. Aber du Penner, durch diese Musik werde ich zum Heiländer. Ich scheiße auf dich, denn deine Freundin finanziert ihr Geld aus Nutier Studium, du Glöckner von Notre Dame. Diese Musik bin ich einfach unsterblich, du Penner. Ich bin sowas für ein Heiländer. Diese Musik bin ich einfach unsterblich, du Penner. Diese Musik bin ich einfach unsterblich. Lange lebe der König. Es wird Zeit, dass du es endlich einziehst. Für mich Blümle ist einfach nur der King. Lange lebe der König. Zeit, dass du es endlich einziehst. Heinrich Blümle ist der King. Du fette Schwein, du lachst über mich. Doch dein Vater ist darüber Hotz und Glotz. Und deine Mutter hat überschwiegen, dass sie bei deinem Anblick heimlich kotzt. Du nichts nutzt, verschwendest deinen Tag. Du fette Schwein. Du lachst über mich. Diese Musik bin ich einfach unsterblich, du Penner. Ich bin sowas für ein Heiländer. Diese Musik bin ich einfach unsterblich, du Penner. Diese Musik bin ich einfach unsterblich. Diese Musik bin ich einfach unsterblich, du Penner. Ich bin sowas für ein Heiländer. Diese Musik bin ich einfach unsterblich, du Penner. Diese Musik bin ich einfach unsterblich. Lange lebe der König. Es wird Zeit, dass du es endlich einziehst. Heinrich Blümle ist einfach nur ein King.